Alle Geschichten sind Geistergeschichten. Über verlorene Dinge, verlorene Menschen. Erinnerungen, Heimat, Leidenschaft, Jugend. Über Dinge, die darum ringen, von den Lebenden gesehen und anerkannt zu werden. Nur darum geht es allen. Um das, was übrig bleibt. Aber Erinnerungen sind wie Jagdhörner, deren Töne im Wind vergehen. Das Wild, das wir jagen, hat uns entdeckt und bleibt in Bewegung. Memory is a hunting, is a silver hunting horn. And its sound is dying. Dying along the wind. I was never here. I was never here. Have I ever been here? Sarah Chain. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Salis. Realisation Wittmann Zeitblom. I have never been here. Teil 2. Sheriff Cal Phillips, der mich letztes Jahr eingestellt hat, ist nun schon seit 2 Monaten verschwunden. Deswegen sitze ich jetzt auf seinem Stuhl und trage den Sheriffstern. Wie jemand spurlos und ohne Ankündigung abtauchen kann, weiß niemand besser als ich. Und doch sind KC und ich in diesem Fall keinen Schritt weitergekommen. Weder Chaos Anruf, seine vagen Andeutungen über seine innere Zerrissenheit, noch sein absurdes Haus und erst recht nicht das Eintreffen des FBI hier in Far waren irgendwie hilfreich. Das Leben in der Kleinstadt scheint sich um diese Probleme wenig zu kümmern. Warum sollte es auch? Jimmy Dolan spielt gleich Gitarre. Tacos gibt es jederzeit am Post-Taco-Stand. Und die Highschool-Band ist um 4 dran mit sentimentalen Liedern und beliebten Fernsehmelodien. Laura Chen winkt mich zu ihrem Stand herüber, um mir das Neueste zu zeigen. Ich weiß, du trägst keinen Schmuck, Sarah. Aber ist das hier nicht wunderschön? Absolut. Aber wie du schon sagtest... Ja, ich weiß. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Übrigens, hat dein alter Freund dich gefunden? Wer? Gestern oder vorgestern. So ein gut aussehender Typ. Sagte, er wäre auf der Durchreise und wollte kurz bei dir vorbeischauen. Hat er nicht getan. Wie sah er denn aus? Wie ein ehemaliger Cop oder Marine, würde ich sagen. Sehen wir uns abends das Feuerwerk an? Das wäre schön, aber ich habe die Nachtschicht. Hau mich gleich noch aufs Ohr. Bis bald mal. Das Leben ist keine Pizzeria, Pretty. Sie sind kein großer Freund von Autoritäten, stimmt, Sheriff? Es gibt keinen Lieferservice. Wir haben alles getan. Hat der Typ vom FBI... Was in unserer Macht stand. Aber ihr Baby hat es nicht geschafft. Eigentlich gesagt, was er wollte? Diese Menschen leben seit Generationen in verlassenen Autos. Hey. So ein gut aussehender Typ. Hey, Pretty. Posttraumatische Belastungsstörung. Die Virginia-Eiche steht noch immer vor deinem Fenster. Ziemlich angeschlagen. Du bist groß und dumm wie eine schwarze Bohne. Guten Abend, Madame. Du läufst immer wieder gegen die Wand. Ja! Die Virginia-Eiche verliert Zweige an das FBI. Hast du einen Plan? Warum rufst du nicht einfach die Polizei? Wir stammen aus einer guten Hillbilly-Familie, Pretty. Und dann kam ein Superstar-Gärtner. Wir regeln unsere Sachen selbst. Und sie wuchs weiter, immer weiter. Wir rufen nicht die Polizei. Immer weiter. Die Polizei. Immer weiter. Polizei. Immer weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. An diesen Moment vor 30 Jahren denke ich oft zurück. Besonders, wenn ich wie heute hier draußen unterwegs bin. Einfach nur so, weil sonst nichts los ist. Ich fahre schon eine ganze Weile durch die Eintönigkeit von Staub und Felsen, als ich in einiger Entfernung am Straßenrand einen Mercedes erkenne. Ein Mercedes in Far. Das ist in etwa so, als würde jemand auf einem Kamel durchreiten. Brauchen Sie Hilfe? Könnte gut sein. Keine Anzeichen von Überhitzung, ungewöhnliche Geräusche, Stottern oder Knirschen? Ja, ich bin rechts rangefahren, um eine SMS zu beantworten und habe den Motor ausgeschaltet. Gönn ihm mal eine Pause, habe ich gedacht. Als ich ihn dann wieder anlassen wollte, mochte er nicht mehr. Das ist ein älteres Modell, oder? Ja, so 20 Jahre. Sonst könnte ich es mir gar nicht leisten. Hier, meine Papiere. Oh, danke. Sie sind aus Dunlap? Größtenteils. Haben Sie da oben eine Werkstatt? Hatte. Schwerer Schlaganfall. Seitdem beten Mercy und ich und sind auf gut Glück unterwegs. Mercy? Der Wagen. Geben Sie unbelebten Gegenständen immer Namen? Bis vor einer Stunde war er nicht unbelebt. Streng genommen. Ob streng oder nicht, Sie sind am Arsch. Bis Sie aufgetaucht sind. Danke für die Blumen. Brauchen Sie noch was aus dem Wagen? Nein. Die beste Werkstatt in der Gegend ist die von Sonny Marshall. Wenn irgendwer den Wagen schnell wieder zum Laufen bringt, dann Sonny. Ich setze Sie gern bei ihm ab. Das wäre großartig. Danke, Officer. Sheriff. Sarah Pullman. Ist mir ein Vergnügen. C.D. McLendon. Aber das wissen Sie ja von meinem Führerschein. Naja, Sie haben ihn mir ja auch gegeben, als wollten Sie ihn loswerden. Die meisten nennen mich Sid. Verstehe. Sid und Mercy. Manche Dinge wird man nicht mehr los. Ich hab's immerhin von C.D. zu Sid geschafft. Ganz klein Upgrade. Zwei Tage später sitze ich mit gesenktem Kopf an meinem Schreibtisch und starre auf die Budgetpläne. Sheriff? Sid McLendon. Ist Mercy wieder liegen geblieben? Noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was Ihr Freund Sunny gemacht hat, aber nach gerade mal 4 Minuten lief er wieder. Bei mir zu Hause nannte man sowas Handauflegen. Interessantes Büro. Minimalistisch. Wir brauchen nur ein Zehntel von dem, was wir glauben. Brauchen Sie vielleicht ein Mittagessen? Und was machen Sie beruflich? Ich bin Anwalt, Pflichtverteidiger. Arbeite für soziale Hilfsorganisationen. Sind also aufs große Geld aus. Sie wissen ja, ich fahre einen Mercedes. Als Beilage zu meinem Club-Sandwich und seinem Käsetoast klären wir, woher wir kommen. Wie wir hier gelandet sind, was wir dazwischen gemacht haben. Hast du vielleicht irgendwas weggelassen? Hätte ich schneller reden sollen? Langsamer essen? Als du neulich angehalten hast, da hast du dich mir mit der Sonne im Rücken genähert. Du hast nach Westen geschaut. Und du hast einen U-Turn gemacht, um so herankommen zu können. Okay. Sieht für mich nach einer militärischen Ausbildung aus. Also erzähle ich's ihm. Nicht die wirklich harten Sachen. Die kommen erst Monate später, als seine Hand auf meiner liegt. Und ich hatte eine dieser Bilderbuch-Kindheiten, von denen man nicht glaubt, dass es sie überhaupt gibt. Die Haustournee abgeschlossen, unbeaufsichtigte Sommernachmittage am Pool, mit Cola aus der Kühltruhe der Tankstelle, der Schrottplatz. Eine verlorene Welt. Von der du freiwillig weg bist. Das Stipendium hat alles verändert. Ich habe verstanden, dass Macht Kontrolle über andere nach sich zieht. Meine Antwort darauf war ziviler Ungehorsam. Anfechtungsklagen und so weiter. Harter Kerl. Ich war nie beim Militär, falls du das meinst. Hab aber viele vertreten, die dort waren. Ledierte, Verkrüppelte, Weggeworfene. Sag mal, meinst du, wir sollten wieder arbeiten gehen? Den Gesellschaftsvertrag einhalten? Der Topf steht immer noch da. Ganz hinten auf dem Herd, auf so einer kleinen Flamme, dass man meint, sie ist erloschen. Seit 250 Jahren schmeißen wir da nun schon die Speisereste rein. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alle paar Tage zu Chaos Haus rauszufahren. Ich schaue vorbei, halt vielleicht kurz an, mache eine kleine Pause, sehe mich um. Ich versuche, das Ganze zu erfassen. Vielleicht wirkt etwas falsch oder passt nicht ins Bild. Wie die Reifenspuren, die nicht zu meinem Pickup gehören. Was hatte Kerl als letztes gesagt? Sarah, ich habe Sachen gemacht. Und es ist lange her, als ich gerade wieder zurück war. Ich war im Arsch. Richtig im Arsch. Der Kerl von heute und der von damals, die können einfach nicht zur selben Zeit am selben Ort sein. Nicht mehr. Erst jetzt fällt mir auf, dass wir in all unseren Gesprächen nie über seinen Krieg gesprochen haben. Eine leichte Bewegung hinter den Bäumen. Als ich näher komme, blicke ich ins Gesicht eines Waschbären. Als ich in dieser Nacht nach Hause komme, nehme ich mir einen Apfel und ein weich gewordenes Stück Käse aus dem Kühlschrank. Die Kühlschranktür ist zugepflastert mit Speisekarten, Coupons für Sonderangebote, Fotos, einer anonymen Postkarte aus Minnesota, ein oder zwei Briefen, die ich noch beantworten will, einer lang vergessenen To-Do-Liste. Das Gesamtbild wirkt auf den ersten Blick wie immer. Doch mein Unterbewusstsein bleibt an irgendwas hängen. What the fuck? Eine Ecke nicht ganz im Lot. Veränderte Abstände, aufgerollte Ränder, die vorher glatt gewesen waren. Die Ankündigung der Strompreiserhöhung ist nach ganz oben gewandert. Jemand war hier gewesen. Jemand hat sich das hier angesehen und hat dann alles genauso wieder hingehängt. Oder fast genauso. Wer? Und warum fast? Der Morgennebel ist noch nicht weggebrannt, als ich die Leiche meiner Nachbarin finde. Seit 4 Tagen ist immer dasselbe Musikstück im Haus zu hören. Der Briefkasten quillt auch schon über. Auto und Wohnwagen stehen vor der Tür. Cindy Brolin, weiblich, Rechtsanwältin, Anfang 40. Bilder wie diese. Ihr Kopf und Gesicht, das knallgelbe Seil. Das vergisst man nie. Das Seil hat sich gedehnt, bis sie kniete. Ich muss an meinen alten Professor, Dr. Balducci, denken. Das unbegreifliche Schweigen der Welt. Die zärtliche Gleichgültigkeit des bleichen Antlitz. Aus toten Augen blickt ein totes Herz. Andere Todesfälle schießen durch meinen Kopf. Die Katze im Garten, als ich 5 oder 6 war. Ihr Körper und die Beine steif, ihr Atem. Ihre Augen waren merkwürdig weiß und blickten starr geradeaus. Sie wusste, dass ich da war. Das hat sie gespürt. Alles ist gut, Missy. Aber sie hat nicht reagiert. Verstand sie, was gerade passierte? Kämpfte sie gegen den Tod? Alles ist gut. Ich bin ja da. Du kannst einfach loslassen. Hängt vermutlich schon 3 oder 4 Tage dort. Vielleicht auch länger. Kein Abschiedsbrief. Auf dem Spülkasten der Toilette ein Comic. Ihre Zehennägel sind frisch lackiert. Auf ihrem Computer befindet sich kaum Persönliches. Der Browserverlauf zeigt Besuche in diversen Online-Shops für Damenbekleidung und Modeschmuck. Ihre Fallakten wurden immer seltener aktualisiert. Und dann seit 2 Monaten gar nicht mehr. Miss Danzig? Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich unsere Nachbarin Cindy Brolin vermutlich letzten Sonntag erhängt hat. Have I ever been here? I was never here. I was never here. I have never been here. Manchmal kommt es einem vor, als würde man Tag für Tag für die Aufführung proben, ohne jedes Drehbuch gesehen zu haben oder zu wissen, welche Rolle man spielt. Oder man steht im Park vor einem dieser großen Pläne, auf dem in Großbuchstaben "Sie sind hier" steht. Und man weiß verdammt genau, dass das nicht stimmt. Ich fahre ins Grey Goose, wo mich Bürgermeister-Möbel-Tycoon Will Baumann zum Mittagessen treffen will. Die Einnahmen gehen zurück, die Abgaben steigen. Mehrere Unternehmen stehen kurz davor, dicht zu machen. Unser Schulsystem hält sich nur durch blindes Vertrauen über Wasser. Das Krankenhaus wird künstlich am Leben erhalten. Deswegen wollten Sie mit mir essen gehen? Auch das Sheriff Department muss den Gürtel enger schnallen und die Sparmaßnahmen mittragen. Austeritätsprogramm nennen die Europäer sowas. Das verstehen Sie doch sicher. Sie müssten doch auch mit einem Mitarbeiter weniger auskommen, oder? Wie Moses vor dem Pharao. Ach, kommen Sie, Sarah. Helfen Sie mir. Es ist für die Stadt. Will, ich verdiene halb so viel wie ein Malermeister. Dafür soll ich ein Auge auf die Kids haben, Ehestreitigkeiten beilegen, den Verkehr überwachen, Gelegenheitsdiebe verfolgen, Kneipenschlägereien beenden und mich allen möglichen durchgeknallten Leuten in den Weg stellen, die sich unbedingt Ärger einhandeln wollen. Nicht, dass ich mehr Geld bekommen sollte. Ich bin Anfängerin, gar keine Frage. Und niemand im Department ist für das ausgebildet, was er zu tun hat. Die Stadt lehnt das konsequent ab. Aber meine Leute erledigen ihre Arbeit trotzdem. Sie verdienen knapp über dem Mindestlohn. Von ihrem Gehalt zahlen sie die Miete, Lebensmittel, Rechnungen. Sofern nicht das Auto kaputt geht oder jemand krank wird. Wir haben das Geld nicht, Sarah. So einfach ist das. Nur, wenn man den einfachen Weg wählt. Warum muss jede Unterhaltung mit Ihnen in einem Streit enden? Die Stadt ist kein Möbelgeschäft, Will. Es geht nicht nur um Einnahmen und Ausgaben. Aber ich habe eine Lösung für Sie. Statt einer Lehrstunde in Bürgerrecht? Die beiden Kaffee, bitte. Und die Rechnung. Sie müssen im Department eine Stelle streichen, richtig? Wie ich schon sagte. Dann gehe ich und die anderen bleiben. Problem gelöst. Spielen Sie jetzt hier die große Heldin, oder was? Verdammt, Sarah. Sie sind absolut neben der Spur. Sind Sie immer schon gewesen. Echt, ey. Also gut. Ich versichere Ihnen, mich nicht in die Angelegenheiten des Departments einzumischen. Aber Sie sind definitiv neben der Spur. Danke, Bürgermeister. Meinen Kaffee übernehmen Sie? Has always been wherever, so it keeps moving strong. I was never here. In der Nacht beginnt es zu regnen. 2 Tage lang zieht ein Sturm über uns hinweg. Da die Leute jetzt mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind, ist im Büro nicht viel los. Ich raffe mich auf, um mir eine Tasse Kaffee zu holen und will mich gerade wieder hinsetzen, als ich auf der anderen Straßenseite einen Mann vorbeigehen sehe. Aufrechter Gang, groß, trainiert. Wie ein ehemaliger Cop oder Marine, würde ich sagen. In Sekundenbruchteilen bin ich am Fenster. Haben Sie schon lange hier, Miss Poe? So ein gut aussehender Typ, sagt er, wäre auf der Durchreise. Was zum Teufel hat jemand, der aussieht wie Pryor Mills, in Fahrt zu suchen? Ich frage mich, wie gut Sie Ihre Nachbarn kennen. Jemand wie er durchquert einen Raum nie ohne Absicht. Wenn er einmal die Witterung aufgenommen hat, bleibt er bis zum Ende dran. Und jetzt ist er hier. Falls er es wirklich war. Weit weg von zu Hause und seinem Machtzentrum. Mitten im Nirgendwo. Mein Nirgendwo. Also, die Leiche wurde am Dienstag von Jägern gefunden, die frühmorgens westlich der Stadt unterwegs waren. Er lag circa 24 Stunden dort. Kein blassen Dunst, was passiert ist. Allerdings gibt es mehrere Verletzungen. Frische Wunden an Hinterkopf und Gesicht. Und das Genick des Mannes ist gebrochen. Ist er gestürzt? Könnte sein. Eine kürzlich abgefeuerte 38er hing an seinem Gürtel. Und er hatte über $700 dabei. Wisst ihr schon, um wen es sich handelt? Ehemaliger Polizist, Pryor Mills, aus Kern, New Mexico. Danke, Doc. Mills? Ja, er hatte sich wegen persönlicher Angelegenheiten freigenommen. Ich wusste aber nicht, dass er den Bundesstaat verlassen wollte. Könnte er dafür einen Grund gehabt haben, Chief? Da bin ich überfragt. Haben Sie schon was? Im Augenblick gehen wir von einem Unfall aus. Wir untersuchen die Sache natürlich weiter. Eine letzte Frage. Officer Mills hatte keine Ausweispapiere bei sich, als er gefunden wurde. Haben Sie eine Idee, warum das so gewesen sein könnte? Tut mir leid. Bin ich überfragt. Danke, Chief. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Oh Mann, Sarah. Jedes Mal, wenn man in diesem Job glaubt, alles im Griff zu haben, wird man von einem Zug erfasst. Du hast recht, Casey, das Drehbuch nervt. Aber du hast es sehr gut gemacht. Ich fahre jetzt nach Hause. Wenn was ist, ruf mich an. Aber lieber wehr mir, du lässt es. Dieses Mandat hat echt Perry Mason-Format. Für jedes Gute, das man in die Finger bekommt, wartet ein Stück weiter, was nicht so gut ist. Und die Wahrheit ändert sich, je nachdem, wie wir das Ding nennen. Lass es dir schmecken. Sieht gut aus. Was ist denn die Vorspeise? Das links? Dein links oder meins? Liegt im Auge des Betrachters. Also wenn das so ist, nehme ich von beiden gleich viel. Also. Worum geht's in deinem Fall? Ja. Charlotte Hoy wurde vor 9 Jahren zwangseingewiesen, nach dem Mord an ihrer Geliebten Adele Fourier. Sie, oder zumindest ihre Anwältin, behauptet, dass sie nicht nur unschuldig sei, sondern dass sie auch nach der Behandlung und ihrer Entlassung ein völlig anderer Mensch sei und nun beantrage, das Gericht möge dies anerkennen, indem sämtliche Verbindungen zu ihrer früheren Identität gekappt werden. Verstehe ich nicht. Was hofft sie damit zu erreichen? Wir wissen es nicht. Noch mehr von der Vorspeise? Ich passe. Aber noch ein bisschen vom Hauptgericht, bitte. Dieser arme Löffel und ich verharren in Unentschlossenheit. Das linke. Ich wusste, du würdest nachgeben. Die ganze Angelegenheit klingt ein bisschen wie eine Telenovela. Tut es. Man sehnt sich nach dem Augenblick, an dem das Drama vorbei ist. Perry hat alles erklärt und die Welt ist wieder in Ordnung. Aber das Beste habe ich noch gar nicht erzählt. Okay. Der Name, den sie annehmen will, lautet Adele Fourier. der ihrer ermordeten Geliebten. Am nächsten Abend, Casey hatte die Nachtschicht übernommen, kann ich nicht einschlafen. Irgendwann stehe ich auf und fahre zum Revier, um mir die Akte von Pryor Mills anzusehen. Okay, Pryor, du versteckst dich gern, was? Wenn das hier stimmt, warst du die letzten Jahre über durchgehend in New Mexico. Ein Disziplinarverfahren wegen unangemessener Gewaltanwendung vor 3 Jahren. Sarah? Komm rein. FedEx hat das Paket hier für dich abgegeben. Danke, Casey. Sonst noch was? Ja, ich glaube schon, Sarah. Der Fall ist ziemlich verstörend. Die Leute fragen sich, warum du den Fall nicht übernimmst. Leute wie du beispielsweise. Ich wäre dabei, ja. Gibt es einen Grund, der dagegen spricht, dass du dich der Sache annimmst? Nein, Ma'am. Bist du bereit dafür? Ich hoffe es. Alles, was ich hier sehe, ist stichhaltig, Casey. Ein Schritt nach dem anderen, während man immer nach links und rechts schaut. Und los geht's. Ich weiß nicht. Glaubst du, ich war bereit, den Laden zu übernehmen an dem Tag, als ich hier reingestolpert bin? Ja, Ma'am, das glaube ich. Wenn ich diese Zuversicht nur teilen könnte. Damals wie heute. Das Paket hatte als Rücksenderadresse nur ein Postfach. Ich finde darin ein Notizbuch. Die Schrift ist von Cal. Die Welt da draußen dreht sich weiter. Interessanterweise kommt sie gut ohne einen klar. Das scheint einerseits unausweichlich, gleichzeitig aber auch falsch. Eine Reise durch mein Zimmer kann 4 Minuten oder ewig dauern. Ich verlasse das Zimmer selten, höre wochenlang keine andere Stimme, schaue in kein anderes Gesicht. Und die interessantesten Momente, hätte das ahnen können, sind die, wenn ich den herausgebrochenen Fugenmörtel der Küchenfliese oder den herunterhängenden Fensterflügel betrachte. Die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich ferngesehen habe, war damals in der Reha. Es gab immer die gleichen 3, 4 vermeintlich großartigen Ideen, die in jeden verdammten Plot eingebaut wurden. Tu das Richtige. So einfach. Als ob es keine verheerenden Konsequenzen gäbe. Schon als Kind erschien es mir unbestreitbar, worum es sich auch handelt. Land, Kamele, Sklaven, Gold, sogar Wissen. Es gibt immer nur einen begrenzten Vorrat davon. Heute Morgen habe ich erkannt, dass es nicht länger wichtig ist, weiterzumachen. Was immer ich geglaubt habe, hiermit erreichen zu können, ist entweder eingetreten oder hat nicht funktioniert. Ich habe gestern Abend nochmal in New Mexico angerufen, Sarah. Verstehe. Hast du jemanden erreicht? Mhm. Hab gewartet, bis der Chief schon zu Hause war. Dachte mir, vielleicht gut, mal von Knecht zu Knecht zu reden. Hoffe, das ist okay. Warum nicht? Du bist der leitende Ermittler. Das habe ich auch als Einleitung benutzt. Mills, ja? Genau, Pryor Mills. Klar, er war lange im Department. Hatte mehr als die Hälfte der Kollegen ausgebildet. Seit dieser Geschichte mit dem Detective war er aber nicht mehr oft da. Die Geschichte mit dem Detective? Ja, Detective Hubble. Dürfte jetzt 8 Jahre her sein. Waffen einem Unbekannten angegriffen worden. Mills hatte ihn gefunden, war nicht ansprechbar, atmete kaum noch. Hatte schwere Verletzungen an der Luftröhre. Er hing dann eine ganze Weile am Beatmungsgerät, blieb mehrere Monate im Koma. Er holte sich unerwartet, bevor er wieder ins Koma fiel. Seine Frau verschwand damals auch, in der Nacht des Angriffs. Möglicherweise hat der Täter sie verschleppt. Möglicherweise. Wer weiß. Aber Pryor Mills blieb bei dem Mann. Er half ihn zu pflegen bis zum Ende. Es gibt keine Unterlagen über eine Sarah Pullman in New Mexico oder von dort, wo du angeblich herkommst. Nein. Die Namensänderung muss unmittelbar danach erfolgt sein. Ja. Du wusstest es wirklich nicht, Sarah, oder? Was passiert ist? Ich wollte ihn nur ausschalten und dann verschwinden. Lebend. Nachdem ich das erreicht hatte, habe ich so viel Abstand gehalten, wie ich konnte. Du hast dich nie nach ihm erkundigt? Wenn man Brot krumm streut, wird ihnen irgendwer folgen. Das ist eine ziemliche Last, die du da mit dir rumschleppst, Sarah. Tun wir doch alle. Ich glaube nicht, dass ich Mills getötet habe? Natürlich tust du das. Das musst du. Du hast mir immer wieder gesagt, dass man einen anderen Menschen niemals wirklich kennt. Dass jeder zu allem fähig ist, wenn man ihm den entscheidenden Schubs gibt. Ja? Okay. Nein. Entschuldige. Sarah, andere möchten, dass ich die State Police einschalte. Wäre angebracht. Es ist meine Entscheidung. Nicht, dass sie es sein sollte. Nicht, dass ich es so will. Oder dass ich überhaupt hier sitzen sollte. Mir ging es immer genauso. Wir sollten uns vor jedem in Acht nehmen, bei dem es anders ist. Kaum etwas von dem, was ich gerade gesagt habe, ist schriftlich festgehalten, Sarah. Zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Wer ist das dann für den Augenblick? Werde ich dich zu Hause antreffen, falls ich dich brauche? Selbstverständlich. Je mehr Zeit ich zu Hause verbringe, frei von zugemüllten Tagen, desto größer wird meine Welt. Genau genommen erstreckt sich dieser Raum mehr und mehr ins Endlose. Bevor ich langsam verrückt werde, weil ich zu viel Zeit allein verbringe, fange ich wieder zu kochen an. Zuerst für Sid, dann dreimal die Woche für unser örtliches Altersheim. Eines Abends verteilen wir gerade Käsepolenta und Shepherd's Pie auf die Teller, als Casey auftaucht. Sarah, wir haben Cal gefunden. Wo? Draußen im Paradise Inn. Im hintersten Zimmer. Er hatte Bar für einen Monat im Voraus gezahlt. Vor 3 oder vielleicht 4 Tagen hat er die Badewanne gefüllt, eine Plane in die Ecke gehängt, sein Schrotgewehr sorgfältig ausgerichtet und sich den 44 Veteranen angeschlossen. Wir dachten, Kerl wäre über alle Berge. Ich denke, das war er wohl auch für eine Weile. Du hattest nichts mehr von ihm gehört, oder? Nur dieser eine Anruf. Wie es mir geht, wie die Stadt klarkommt. Eigentlich ein Winken zum Abschied. Aber es gab noch einen angeblichen Freund, der mich suchte. Und jemand, der sich an meiner Kühlschrankdeko zu schaffen gemacht hat. Könnte alles Kerl gewesen sein. Oder Mills. Oder keiner. Es gibt einen Abschiedsbrief, Sarah. Lag auf dem Bett in Carols Zimmer, beschwert mit einem Schuh. Ich habe eine Kopie für dich gemacht. Es kommt gar nicht in Frage, dass ich hier den üblichen Scheiß schreibe. Um Verzeihung bitten, ich hoffe, ihr könnt verstehen, bla bla bla, fuck it. Es ist mir scheißegal, ob ihr es versteht oder nicht. Und was Vergebung betrifft, die könnt ihr behalten. Ihr werdet sie brauchen. Wir alle werden das. Irgendwas hat mich immer wieder hergezogen. Ich weiß nicht, wie viele Male ich weggegangen bin und dann eines Morgens oder nachts stehe ich auf, trete vor die Tür und da war ich wieder hier. Was mich zu dem bringt, dass mir nicht scheißegal ist. Diese Stadt. Prior Mills brauchte das Töten mehr als alle anderen. Er ist in diese Stadt gekommen, ohne jeden Respekt für sie oder einen von uns, hat überall seine dreckigen Fußabdrücke, seine Speichel und seinen Geruch hinterlassen, während er einen von uns ins Visier nahm. Seine letzte bescheuerte Idee in einem ganzen Leben voll bescheuerter Ideen. Ich glaube, ich bin jetzt fertig. So viel Offenheit ist man von Kerl nicht gewohnt, oder? Ich glaube, er hatte einen guten Grund, auf dich aufzupassen. Er hat was gesehen, wusste etwas, das wir nicht wussten. Ich dachte, Mills wäre hier gewesen, um den letzten Wunsch seines Freundes zu erfüllen und dir eine Kugel in den Kopf zu jagen, aber er könnte auch ganz eigene Ziele verfolgt haben. Was meinst du damit? Ich respektiere Kerl. Genau wie jeder andere hier. Aber er hatte eine Vorgeschichte, das wissen wir alle. Ganz zu schweigen von der Art und Weise, wie er sich aus dem Staub gemacht hat. Wenn ich das hier lese, dann hört es sich für mich so an, als hätten sich bei ihm ein paar Teile gelöst. Und das wusste er auch. Es ist kein Geständnis, Casey. Natürlich ist es das. Es ist Zeit für dich, wieder zur Arbeit zu kommen, Sarah. Was du getan hast, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, Casey. Aber das ist keine gute Idee. Zeit vergeht, was vielleicht das Einzige ist, worauf man sich verlassen kann. Es dauert eine Woche, bis ich aufhöre, zur Tür oder ans Telefon zu gehen. Die Leute sagen doch immer nur dasselbe. Am Freitag werfe ich ein paar Sachen auf den Rücksitz und fahre die knapp 100 Kilometer nach Dunlap, um das Wochenende bei Sid zu verbringen. Selbst die so oft zurückgelegte Strecke sieht anders aus. Alles hat sich verändert. Abends gehen wir auf einen Drink in seine Lieblingsbar. Dann zum Dinner in ein Restaurant. Danach in einen Coffeeshop, der inmitten von Galerien, Künstlerateliers und Clubs liegt. Samstagmittag tun sich wortlose Leerräume zwischen uns auf. Keiner von uns erwähnt sie. Darüber zu reden, würde diesen Leerräumen Substanz geben. Am Abend sagt Sid: Du musst nicht hier sein. Wir sehen dem Gleiten der Scheinwerfer zu, als Autos vorbeifahren. Sid steht auf, dreht sich zu mir, hebt die Hand, streckt die Finger zum Himmel. Und in diesem einen Moment, als das Scheinwerferlicht ihn trifft, für diesen einen vergänglichen Augenblick ist er wunderschön. Losgelöst. Teil einer anderen, besseren Welt. Vierzig Autominuten außerhalb von Fahr glaube ich, eine Person am Straßenrand zu sehen. Doch als ich ein paar Meter dahinter anhalte, ist da niemand. Am Horizont das erste Versprechen von Licht. Es war einer dieser Morgen, an denen Daddy und ich raus in die Wälder zur Jagd gegangen sind. die Schrotflinten mit geöffnetem Lauf in der Armbeuge. Schau, Pretty, da vorne, der Waschbär. Als ich in die Sycamore Street einbiege, setzt Casey gerade aus meiner Ausfahrt zurück. Er hält an, steigt aus und kommt rüber. Hab dich schon überall gesucht. Ich brauche deine Hilfe, Sarah. Und ich brauche erstmal einen Kaffee, Casey. Es ist 6 Uhr früh. Ein Junge wird vermisst. Wie alt? 14. Schon lange? Seit über 20 Stunden. Nach der Kirche kam er nicht mehr nach Hause. Und? Du hast Mäuse. Man ist nie allein. Nie ohne Freunde. Das stimmt. Selbst wenn man es nicht wahrhaben will. Guter Kaffee. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass alles kaputt ist? Oh ja. Also, was können wir noch tun? Auf dem College hat unser Professor mal eine Geschichte über eine Künstlerin erzählt. Schließlich schlitzt sie sich nach einer weiteren geplatzten Affäre mit einem Skalpell die Venen auf und findet sich im Jenseits in einem riesigen Gemeinschaftsraum wieder, wo Tausende von Seelen auf Stühlen sitzen und alte Fernsehsendungen anschauen, Kreuzworträtsel lösen, vor sich hindösen oder komplett weggetreten sind. Tausende in ihrem eigenen Nebel. Vor die Wahl gestellt, zu bleiben oder als Insekt wiedergeboren zu werden, stellt sie sich vor, ein Käfer zu sein. Am Ende der Geschichte liegt sie, entweder in Wirklichkeit oder in ihrer Einbildung, auf dem Rücken und strampelt mit den Beinen nach Halt suchend, der ihr für immer versagt bleiben wird. Wieso erzählst du mir das? Casey, du brauchst meine Hilfe nicht. Du und die anderen, ihr seid doch am Start. Was willst du wirklich? Hatte heute Besuch von deinem FBI-Freund. Der Special Agent? Der vor ein paar Wochen schon mal hier war? Der war wegen dir hier. Genau der. Er war neugierig, was ich in New Mexico zu tun hatte. Schien zu glauben, es würde ihn etwas angehen. Die Landschaft ist wundervoll da drüben. Dachte, das würde dich interessieren. Geht mich genauso wenig an wie ihn, oder? Ich hatte die Kollegen für ein paar Tage allein gelassen und bin darüber. Du weißt ja, wie es ist, Sarah. Zu viele Zeltschnüre flattern lose im Wind. Dachte, ich bringe mehr über diesen Mills in Erfahrung. Irgendwann bin ich dann in dem Krankenhaus gelandet, in dem Detective Brian Hubble gestorben war. Genauer gesagt, da habe ich seinen Pfleger gesprochen. Ja. Ich habe mich die letzten 2 Jahre um Hubble gekümmert. Pryor Mills habe ich dabei so gut kennengelernt, wie es eben möglich war. Er hat wenig geredet. Aber er hat all die Jahre, in denen sein Freund im Koma lag, zu ihm gestanden. Und er war da, als Hubble das letzte Mal aufgewacht ist und man das Gefühl hatte, da liegt ein vollkommen anderer Mann in diesem Bett. Damals hat er Mills um einen Gefallen gebeten. Geh und finde sie für mich, bitte. Du meinst deine Frau? Finde sie und sag ihr, dass es mir leid tut. Sag ihr, ich verzeihe ihr. Okay, ich finde sie für dich. Sie hieß Sarah. Ihr Vater nannte sie wohl Pretty. Mehr hat er über sie nicht erzählt. Da Das hatte ich nicht erwartet. Und? Scheiße nochmal, wenn ich das wüsste. Eigentlich sollten die Dinge einfacher werden, je mehr Informationen man hat. Nicht komplizierter. Ändert das etwas an dem, was du denkst? Das muss es doch, oder? Glaubst du immer noch, dass es Cal war, der Primals umgebracht hat? Dass der Brief ein Beweis dafür ist? Mehr denn je. Ich sehe dich morgen auf dem Revier. Am folgenden Morgen sitze ich um 9 hinter dem Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee und dem Papierkram aus mehreren Monaten, den Casey für mich aufgehoben und sauber gestapelt hatte. Warum bin ich hierher zurückgekehrt? Heute wird dich noch Bürgermeister Bormann beglücken, um dir zu sagen, wie sehr er sich freut, dass du wieder da bist. Ach, wirklich? Außerdem kommt eine Stadträtin und ein Veranstalter, der ein Festival draußen am Matters zu planen scheint. Und? Genehmigen? Bitte ihn um einen schriftlichen Antrag, damit hat sich die Sache dann meistens erledigt. Und, wenn du mit mir darüber reden willst, Sarah. Wollen wir vorher noch zu Gracie ins Diner? Tut mir leid. Gab einen Verkehrsunfall draußen an der Interstate. Dieser Tag war vermutlich der Wendepunkt. Ende der Woche muss ich mir eingestehen, dass ich Casey kaum zu Gesicht kriege. Morgens meldet er sich kurz. Ansonsten scheint er ständig unterwegs zu sein. Als er eines Abends gegen 6 aufkreuzt, überrascht mich das nicht. Ich muss es melden, Sarah. Natürlich. Das wusstest du? Hab's eher gespürt. Ich hab lang darüber nachgedacht. Ich muss loswerden, was ich da mit mir rumschleppe, und ich sehe keine andere Möglichkeit. Verstehe. Ein Kollege kann dich vertreten, wenn du willst. Und was ich gesagt habe, falls du mal reden möchtest. Was wirst du tun? Im Moment nichts. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Machst du nicht. Wie lange brauchst du? 2 Wochen? Ich persönlich nicht, aber ich würde den anderen gern die Möglichkeit geben, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Das wäre dann der 12. Also am 12. Bist du auf dem Weg nach Hause? Vorher noch ein kurzer Stopp. Und dann, ja. I have never been here. Der Stopp war, wie immer, bei seiner Freundin Marty, um ihr die Neuigkeiten zu erzählen. Als er sich wieder in den Verkehr einfädelt, schießt plötzlich ein Pickup an ihm vorbei. Casey nimmt die Verfolgung auf. Zwei Kilometer außerhalb der Stadt, als keine anderen Autolichter mehr zu sehen sind, fährt der Pickup rechts ran. Casey steigt aus. Er nähert sich dem Wagen. Sie haben es wohl sehr eilig, was? Von diesem Tag an konnte er nicht mehr sprechen und wurde zum Pflegefall. Er war 22 Jahre alt. Als sie kommen, trage ich das Sweatshirt, das Sid mir geschenkt hat und auf dem "Ich war nie hier" steht. Agent Tyrell Martin schweigt, ohne jede Gemütsregung. Der State Trooper sieht mir einmal kurz in die Augen und schüttelt den Kopf. Sie halten mich 48 Stunden fest. Aber sie und ich wissen, dass sie keine belastbaren Beweise haben. Ich habe nicht all die Scheiße getan, die man mir andichtet. Doch von dem Moment an kommen Gerüchte auf. Über meine Vergangenheit, über Cal, unsere Beziehung, seinen Selbstmord, den Mord. Vieles davon hält sich hartnäckig. Doch zum ersten Mal haue ich nicht ab. Für die Gemeinde bleibe ich eine Außenseiterin. Doch das Anstarren und das Getusche wird mit der Zeit weniger. Wir leben in Schneekugeln, nicht wahr? Irgendwer schüttelt sie. Die Jahre wirbeln um einen herum und beruhigen sich dann. Zweimal die Woche kommt Sid rüber. Ich koche uns was und wir sitzen zusammen draußen, reden ein bisschen. Aber meistens schweigen wir. Montags und donnerstags koche ich fürs Altenheim. Manchmal steige ich in den Pickup und fahre einfach los, richtig weit raus aufs Land. Aber ich komme immer wieder zurück. Und ich besuche Casey. Auch das geht leise vonstatten. Meistens lese ich ihm vor. Geschichten sind es, die Casey und ich wollen. Bewegungen, Muster, Formen. Wir verspüren kein Verlangen nach Innerlichkeit. Die gibt es schon im Übermaß. In uns beiden. Und in diesem Raum. Hier bin ich also und fülle die letzten Seiten meines Notizbuchs. Nicht das, mit dem wir begonnen haben, als ich 7 war, aber eins, das fast genauso aussieht. Wir sind alle aufmerksame Zeugen unseres eigenen Lebens, nicht wahr? Wir schauen zu, wie es passiert. An vielen Abenden hole ich Cals Aufzeichnung heraus und lese die Worte, die ich mittlerweile auswendig kann. Die Welt da draußen dreht sich weiter. Interessanterweise kommt sie gut ohne einen klar. Eine Reise durch mein Zimmer kann 4 Minuten oder ewig dauern. Sid? Ja? Hier habe ich alles aufgeschrieben, was es über mich gibt. Willst du es lesen? In welcher Funktion? Als Freund? Ich heiße Pretty, aber ich bin nicht hübsch. War ich nie, werde ich nie. Das ist auch nicht mein richtiger Name. Nur Daddy nennt mich so. Mein richtiger Name ist Sarah Jane. In der Schule nennen mich alle Squeaky. In der Schule nennen mich alle Squeaky. In der Kirche bin ich meistens SJ oder einfach Junior. Anscheinend nennt mich jeder irgendwie anders. Wenn ich nachts im Bett liege, draußen am Stadtrand, wo wir wohnen, in vollständiger Dunkelheit, stelle ich mir vor, nicht da zu sein. In dieser pechschwarzen Dunkelheit gibt es nur Geräusche. I was never here. I was never here. Have I ever been here? I was never here. I was never here. Have I ever been here? Sarah Jane. Hörspiel in 2 Teilen, nach dem gleichnamigen Roman von James Salis. Aus dem Amerikanischen von Katrin Bielfeld und Jürgen Bürger. Bearbeitung Wittmann Zeitblom. Mit Alice Dwyer als Sarah Jane. Sowie Sabine Tambrea, Oliver Striezel, Hans-Jochen Wagner, Florian Stetter, Paul Herbig, Lars Rudolph, Tobias Oertel, Kai Bartholomäus Schulze, Eva Kreusen, Konstantin Bühler, Anna Menneken, Magdalena Gröllmann und Christian Wittmann. Gesang: Gemma Ray. Ton und Technik: Boris Wilsdorf und Arne Bergner. Dramaturgie: Michael Becker. Realisation: Wittmann Zeitblom. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.